Ich glaube, was solidarisch war, habe ich ganz früh als erfahren, als Kind. Ohne dass meine Mutter gesagt hätte, das ist Solidarität. Aber bei uns war es so selbstverständlich, wir waren ziemlich arm und wir hatten zu fünft zwei Zimmer zu wohnen. Und wir hatten in der Küche einen Tisch, da war immer noch Platz für jemand, der kommen würde, weil er Hunger hat. Und in den 50er Jahren gab es noch diese Menschen, die rumgezogen sind und geklopft haben und sagten, hast du ein Stück Brot für mich? Und es kamen immer solche Leute und die haben immer bei uns mitgegessen. Also ich bin davon ausgegangen, dass man das einfach so macht. Wie man das nennt, wusste ich nicht. Und das ging eigentlich immer so weiter. Und als dann so die ersten Arbeiter kamen aus Italien und Spanien, haben meine Eltern immer gesagt, guck mal, die haben ihre Familien zurückgelassen. Das sind Menschen, die sind vielleicht ganz traurig, die arbeiten für uns und wir müssen ganz lieb zu denen sein. Und das war vielleicht auch solidarisch. Und meine Mutter hat für die Kaffee gekocht und hat es runtergebracht auf die Straße, wenn die gearbeitet haben. Und das war für mich so selbstverständlich. Und das bedeutete, naja, wie sagt man heute, über den Tellerrand rausgucken. Nicht nur so ich, mein Haus, meine Familie, mein Auto. Hatten wir ja alles nicht. Ne? Und das konnte natürlich dann dazu führen, dass man so mitgelitten hat manchmal, dass da Solidarität schon gar nicht mehr möglich war, als nämlich diese schrecklichen Hungerkatastrophen in Afrika und so uns bewusst wurden. Da haben wir so gelitten, dass wir dachten, wir können jetzt selber gar nichts mehr essen, weil da können wir ja nichts machen, weißt du? Wir können jetzt nicht die Leute füttern in Afrika und so. Und dann haben wir gedacht, wenn wir nichts essen, geht es uns auch ein bisschen so wie denen. Das ist auch Solidarität, aber das war falsch, war natürlich Unsinn. Aber das ist halt das Erwachsenwerden, dass man dann spürt, was kann ich eigentlich tun? Und dann wurden die Grenzen wurden dann immer weiter. Weißt du, dann ging es nach Vietnam, der Krieg in Vietnam und solidarisch sein mit Menschen, die durch Krieg vernichtet werden. Ja? Also dann wurde uns natürlich der Begriff Solidarität klar. Aber vorher den Begriff nicht gekannt, habe ihn aber gelebt, so mit der Familie. So war es, ja. Mhm. Das klingt nach einem ziemlich Geschenk, das so mitzubekommen auf dem Weg, weil was ich manchmal das Gefühl habe, ist, dass da schon auch eine Kluft gibt zwischen diesem Solidarität, wie er als politischer Begriff verwendet wird und zwischen dem, wie es eigentlich gelebt wird. Wenn du jetzt auch als politische Person auf den Begriff Solidarität schaust, was heißt es dann für dich und was verbindest du damit? Na, ich habe ja auch die Frauenbewegung hier gegründet in Heidelberg und da ging es schon auch darum, Solidarität zu empfinden mit Frauen, denen es schlechter geht als mir, weil ich habe mich schon als privilegiert empfunden. Guck mal, ich konnte Abitur machen, ich konnte studieren, was ich wollte. Ich habe 16 Semester lang studiert, weil ich das so wollte. Und dann habe ich gehört von so Frauen, die sich so haben benutzen lassen, ausnutzen lassen, schlagen lassen und so. Da dachte ich, kann doch nicht wahr sein, da muss man doch was machen, die muss man doch unterstützen, ja. Habe aber dann auch bald irgendwie so eine Grenze gesehen in diesem Helfen. Also wo ich gedacht habe, Solidarität ist was anderes als jemanden rauszuziehen, ja, so mit Gewalt rauszuziehen aus seinem eigenen Sumpf. Das geht irgendwie nicht. Solidarität heißt einfach vielleicht da sein, einen Impuls geben. Guck mal, es gibt uns. Wenn du so weit bist, kannst du kommen. Es weitet sich der Begriff natürlich aus dem Blick, dass du nicht nur von deinen Gefühlen folgst, sondern auch eine Analyse machst und sagst, was ist denn los in unserer Gesellschaft? Ja, ist das jetzt eine gerechte Gesellschaft? Haben wir Gerechtigkeit? Nein, wir haben sie nicht. Und dann musst du fragen, warum haben wir keine soziale Gerechtigkeit zum Beispiel? Also nur aus einem Bauchgefühl heraus finde ich Solidarität nicht so gut. So, weißt du, oh gut, guck mal, da ist schon wieder jemand irgendwie gemobbt worden oder so. Also da bin ich viel zu analytisch, auch als dass ich da sofort den Gefühlen nur folge. Ja? Das hab ich bin zu alt. Ich bin zu alt und habe viel zu viel auch schon erlebt und gesehen, dass so Aktionismus oft zum Gegenteil führt, dass du nicht wirklich was voranbringst und nichts öffnest. Ich denke mal, solidarische Aktionen sollen Türen öffnen, sollen Herzen auch öffnen, Verstand und Herzen und so weiter. Hast du da ein Beispiel vielleicht, wann Solidarität funktioniert oder wann Hilfe vielleicht auch, also was ja die Solidarität bezwecken will, ist ja eine Unterstützung, die tatsächlich produktiv wird. Wann es funktioniert und wann nicht? so in den 70er Jahren, als in Spanien noch die Franco-Diktatur voll am Wüten war, da haben wir so solidarische Aktionen gemacht, da haben wir Hungerstreiks gemacht, wir haben Sachen besetzt, wir haben Forderungen gestellt. Ich bin unter falschem Namen mal nach Spanien gefahren, habe gesagt, ich sei Rechtsanwältin aus Deutschland, weil wir wollten durch unsere solidarischen Aktionen verhindern, dass eine Frau hingerichtet wird. Weißt du, das war so eine gezielte Aktion, dass wir einfach Druck machen, dass wir Öffentlichkeit herstellen. Manchmal geschehen solche Dinge, gerade in solchen totalitären Daten, hinter verschlossenen Türen. Aber wenn das veröffentlicht wird und du hörst plötzlich in Frankreich, in Deutschland und dann kommt es in Regierungskreise und dann kommt der Außenminister noch dazu. Weißt du, irgendwie, dass du so richtig wach, das ist auch Solidarität. Vernetzt sein, alles wachrütteln, um Menschenleben zu retten zum Beispiel. Also da ist Öffentlichkeit zum Beispiel eine wichtige Sache. Nach dem Putsch in Chile haben wir erreicht, dass eine Frau, deren Mann ermordet worden war, da haben wir erreicht, dass sie nach Europa ausreisen konnte. Das war dann auch wichtig. Und das war der politische Flügel der Frauenbewegung. Und da waren so die anderen Frauen waren gegen uns. Ja. Die haben gesagt, wir müssen uns um uns selber kümmern und wir müssen uns unsere Gebärmutter untersuchen und wir müssen über unsere Freunde reden und über die Sexualität. Und ich sage, okay, können wir machen. Ja. Aber ich will jetzt, dass die Frau da befreit wird in Chile. Ja, die ist im 8. Monat schwanger, die ist bei ihrer Festnahme, ist die angeschossen worden. Hör mal, das ist mir jetzt wichtiger als solidarischer Akt, als über meine Gebärmutter nachzudenken. Auch wichtig, ja. Aber solche Sachen zum Beispiel. Du musst dich auch informieren, wer ist denn zuständig für welches Problem? Also von wem kann ich jetzt verlangen, dass dieser Pay Gap geschlossen wird? Mache ich das über die Gewerkschaft oder in Verhandlungen mit Arbeitgeberverbänden oder mache ich das über die Presse, indem ich die Herzen erweiche? Oder du musst ja den Weg wissen, ja? Und du kannst ja nicht rausschreien, ich fordere, wir wollen, wenn du diese Wege nicht kennst, die du gehen musst. Und dazu gehört eben auch ein bisschen Intelligenz und sich informieren. Das ist dann Politik, wie du machen musst, dass du weißt, an wen richte ich mich, mit wem tue ich mich zusammen, damit es stärker wird, damit wir irgendwie dann ernst genommen werden auch. Also wenn ich mich hysterisch, kreischend, schreiend irgendwie vor jemanden auf dem Boden schreie, kann ich kaum erwarten, dass er dann sagt, ja, ist schon gut, machen wir was, nur damit du ruhig bist oder so. Und es gab in der Frauenbewegung manchmal so Tendenzen, die ich persönlich gar nicht ausgehalten habe. Wenn Frauen sich zum Beispiel über die Herrschaft der Männer beschwert haben, die Herrschaft der Männer, und dann als Beispiel genannt haben, dass ihr Freund abends noch Klavier spielen wollte, weil er gerade was komponiert hat. Und dann hat sie gesagt, aber wir wollten doch ins Bett gehen. Und dann hat ihr gesagt, lass mich doch noch eine halbe Stunde Klavier spielen. Und er ist nicht mit mir ins Bett gegangen. Und alle Frauen haben gesagt, ja, meiner ist auch so, der ist auch so egoistisch und so. Und ich stand daneben und dachte, worüber redet ihr eigentlich? Könnt ihr nicht den Mann in Ruhe lassen? Ihr wollt doch auch in Ruhe gelassen werden. Ist doch egal, ob du Mann oder Frau bist, aber wenn du ein Buch zu Ende lesen willst oder du willst was schreiben und dann kommt dein Partner und sagt, mach das so, komm mit mir, ich will doch kuscheln, ich will jetzt kuscheln, ja. Der ist doch nicht verpflichtet zu kuscheln. Und dann aus dem, er will nicht mit mir kuscheln, weil er gerade komponiert, zu Schlussfolgern, dass die Herrschaft der Männer, des Patriarchats, was ganz Furchtbares ist. Und das bringt mich jetzt auf eine Sache, die ich auch wichtig finde zu besprechen, wenn es um Solidarität geht und Aktivismus. Wie wichtig ist die Solidarität, wenn es darum geht, für das eigene Anliegen oder für das Anliegen anderer sich zu kümmern oder dafür zu sorgen, dass es durchgesetzt wird? Und inwiefern ist es wichtig, da auch über die eigene Gruppe hinauszuschauen? Dafür musst du sehr stark sein. Und deswegen finde ich es oft sehr gefährlich, wenn man so nur nach seiner Meinung oder nach seinen Gefühlen geht. Wenn junge Menschen, wie ich war jetzt auf dieser 50 Jahre Frauenbewegung-Tagung in Berlin bei der Alice Schwarzer, und da hatten wir auch eine Frau auf der Bühne aus Friday for Future, Und die hat gesagt, ja, wir sind aktivistisch, wir müssen aktivistisch sein, weil vor uns hat noch kein Mensch das angerührt, das Thema. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, Stunde Null, wer sind eigentlich wir? Ja? Es wird gar nicht wahrgenommen. Du musst auch gucken, gibt es nicht schon andere, die das auch machen, mit denen du dich verbünden kannst, die genau das Gleiche wollen, die vielleicht nicht unbedingt deine Freunde sind, ja? Aber mit denen du durchaus dich auch vernetzen kannst und sagen kannst, hey, mach mal die Tür auf, wollen wir nicht mal was zusammen machen, unabhängig davon, dass ich gehört habe, dass du bei der FDP bist oder da bist oder so, sondern da haben wir ein Thema, ein Ziel, wir wollen das hinkriegen. Ja? Nicht unbedingt nur verhindern, wir wollen was verhindern, sondern wir wollen was machen. Wir sind eine reiche Gesellschaft und deswegen ist die Frage der Solidarität in unserer reichen Gesellschaft eine exquisite Frage eigentlich. Ne? Und wir können es uns gut leisten, solidarisch zu sein. Wir müssen nur genau wissen, wie. Apropos sich verbünden oder sich vielleicht auch Safe Spaces schaffen, inwiefern verhindert denn eine Identitätspolitik, Solidarität? Was glaubst du? Also, da fragst du die Richtige. Denn wir haben damals für autonome Frauenzentren gekämpft. Und wir wurden angegriffen, weil man uns unterstellt hat, wir wollten so einen Schutzraum, einen Schonraum, wo niemand anderer reinkommen sollte. Aber das war nicht so. Wir wollten einen Kraftraum haben, wo wir wieder zu Kraft kommen können, unser Selbstbewusstsein stärken konnten und dann wieder rausgehen konnten, wieder viel stärker sein konnten und mit den Menschen reden. Natürlich auch mit den Männern. Aber wir haben in diesen autonomen Zentren zum Beispiel tatsächlich mit amerikanischen Frauen zu Selbstuntersuchungen gelernt, mit Spekulum und so, und zum ersten Mal uns selber angeguckt mit Spiegel und Spekulum. Und dann standen die Männer an den Türen und haben gekrischen und geschrien, wir wollen da rein, wir wollen da rein, wir sind Ärzte, wir wollen da mitmachen, wir wollen auch. Und da haben wir gesagt, seht ihr, und genau das ist die Grenze. Das ist für uns ein Raum, den brauchen wir jetzt für uns, damit wir da uns stärken können und unsere Ängste verlieren. Und dann kommen wir raus und umarmen wir euch gerne und legen uns wieder mit euch ins Bett. Aber das ist doch nicht eine Identität, die wir uns exquisit erschaffen in diesen Safe Spaces. Und das finde ich ganz schlimm. Eine ganz große Gefahr, dass wir dabei die Solidarität vergessen. Und denn, was wir gelernt haben durch die Aufklärung, ja, diese Humanismus, dass es diese Menschen, dass es diese Vielfalt an Menschen gibt und wir sie kennenlernen sollen und respektieren sollen, wollen und Toleranz üben sollen, das geht verloren, wenn ich sage, nein, das ist mein Safe Space und da drüben ist deiner und das interessiert mich nicht, du hast dieses Geschlecht oder jenes. Das ist, vielleicht verstehe ich auch einiges falsch, aber was ich gelesen habe, bisher, ich habe von dieser Katharine Forest, sie hat Generation beleidigt, das gelesen und habe sie auch kennengelernt auf der Konferenz in Köln und ich war begeistert von ihr, weil ich sie sehr, sehr klug finde und dass sie sehr gründlich das ganze Thema dargestellt hat und es ist beängstigend, dass es nämlich so wenig Toleranz gibt und so falsche Solidarität, ja, diese falsche Solidarität zum Beispiel von französischen Feministinnen, die islamistische Vergewaltiger verteidigen, weil sie sagen, ja, das ist ja islamfeindlich, wenn du den jetzt angreifst. Und die Frauen sagen, hör mal, mir ist egal, ich bin vegan, aber wenn mich ein Metzger vergewaltigt, ist mir genauso scheiß dasselbe, wie wenn mich ein Veganer vergewaltigt oder wenn mich ein Moslem, ein Christ, ein Jude, es ist ein Mann, der mich vergewaltigt. Und wenn ihr einen Unterschied macht, dass man einen Imam, der Vergewaltiger ist, nicht so angreifen kann, dann ist man islamophob. Und dann fängt es an, absurd zu werden. Dann ist es wirklich absurd. Und seit der Aufklärung betreiben wir Religionskritik. Und das ist richtig und gut. Und das sollen wir auch so machen. Ja, und das dürfen, sollen wir auch dürfen. Wir sollen niemanden beleidigen und respektierlich behandeln. Aber wenn wir uns dann selber nicht mehr ernst nehmen, weil wir uns so verbiegen und so in unseren Ideologien. Und ich halte das unglaublich ideologisch, diese identitäre Zeugs. Das ist so, es macht die Türen zu, es macht die Fenster, alles macht es zu. Und Solidarität ist genau das Gegenteil für mich, absolut das Gegenteil, ja. Und wie kommen wir davon weg, vielleicht auch da ständig darüber zu sprechen? Also wir sind auf die Idee gekommen, als wir dich da getroffen haben und du erzählt hast, dass du jetzt zu dieser Tagung fährst und dass da die Caroline Forest ist, dass sie die dieses Buch geschrieben hat. Und dann haben wir uns überlegt, wollen wir das aufgreifen oder wollen wir diesen Diskurs gar nicht nochmal widerspiegeln? Und wir fragen uns ganz stark, wie kann man das überwinden? Weil das bringt ja auch nichts, ne, wenn man sich da die ganze Zeit im Kreis dreht. Ja, es ist schon richtig, man dreht sich im Kreis. Man in dem Moment, wenn man das Argument der anderen nochmal erwähnt, hat man es wieder in die Welt gebracht. Und dann verdoppelt sich das, ja. Und dann setzt du eine Sache dagegen, aber das andere ist dann zweimal da. Die haben es gesagt und du wiederholst es nochmal, dann sagst du ein. Dadurch wird es irgendwie immer stärker. Und außerdem halte ich es für einen ganz akademischen Diskurs. Und wie geht man damit um? Was würden denn die Leute sagen, die sich nicht für etwas wirklich interessieren? Ach, lass mich damit in Ruhe oder so. Ja, lass mich damit in Ruhe, es interessiert mich nicht. Ich habe so ein großes Vorbild im Leben, das ist die Hausmeisterin von der Julius Springer Schule. Die hat immer, wenn die irgendwas blöd fand, sagt, oh, lass es mich damit in Ruhe, es interessiert mich nicht. Und das finde ich gut. Weißt du, wenn du dich an jedes dranhängst und fängst an zu argumentieren und zerlegen hier und da, bist du ja schon drin.